Produktion Deutschlandradio Berlin 2002. Die beiden letzten Folgen des Hörspiels können Sie noch 7 Tage nachhören auf der Website zu Jean-Henri Fabre von Deutschlandradio Kultur. Zum Abschluss bieten wir Ihnen jetzt noch ein kleines Making-of dieser groß angelegten Hörspielproduktion aus dem Jahr 2002. Beate Ziegs hat sich damals im Studio umgehört. Alle, die Grille! Kleine, kleine Grille, lass deine Zimbeln tönen und bleib im Herzen fröhlich. 8 Wochen hast du noch nicht mehr. Der Planet Erde gehört den Insekten. Mindestens 1 Million Arten haben ihn unter sich aufgeteilt. Sie besiedeln das Wasser, die Luft und die Erde. Sie gehen auf die Jagd, sammeln, weiden oder leben als Parasiten im oder auf dem Körper anderer Lebewesen. Manche schaffen komplexe Staatengebilde, andere ziehen kleine Gruppen vor. Wieder andere suchen sich einen Partner oder bleiben Einzelgänger. Manche leben Jahre vor allem als Larven, manche nur Stunden. Wenn der Winter naht, fressen einige Arten ihre Eier auf und hungern sich anschließend zu Tode. Dann gibt es Weibchen, die im Moment der Eiablage sterben, um dem eigenen Nachwuchs als erste Nahrung zu dienen. Welch eine Welt voller Rätsel und Wunder sich dem geduldigen Beobachter im Reich der Insekten auftut. Eine Zikade hat aber gelacht. Hat sie geschmeckt. Lecker. Schon als, Zitat, kleines Kerlchen von 6 Jahren, noch im Kleidchen aus grobem Wollstoff, war Jean-Henri Fabre fasziniert von den glänzenden Deckflügeln eines Mistkäfers oder den bizarren Federbüschen und Quasten einer Raupe. Er blieb seiner Leidenschaft für diese dem Menschen völlig entgegengesetzte Welt der Wirbellosen bis zu seinem Tod am 11. Oktober 1915 treu. Doch im Unterschied zu den meisten anderen Insektenforschern bzw. Entomologen beschränkte sich Fabre nicht auf das Sammeln und Klassifizieren, nicht auf das Betrachten eines aufgespießten Beinhauses. Seine Beobachtungen und Experimente galten vielmehr der wahren Kunde von den Insekten, ihren Gebräuchen, ihren Kämpfen und Liebschaften. Auch die Frage, ob sie fähig sind, Freude und Schmerz zu empfinden, beschäftigte ihn. Mit diesem Ansatz betrat Fabre entomologisches Neuland. 1879 erschien der erste Band seiner Souvenir Entomologique mit dem Untertitel Studien über den Instinkt und die Sitten der Insekten. Es folgten noch 9 weitere Bände, ein Oeuvre von 4000 Seiten, niedergeschrieben in 30 Jahren. Mit diesen insektenkundlichen Erinnerungen erlangte Jean-Henri Fabre internationalen Ruhm, zumal sein Forschungsbericht auch als Lebensbericht gelesen werden kann. Denn da Leben und Forschung für Fabre untrennbar miteinander verbunden waren, legte er in den Souvenir ebenso Rechenschaft über seine Herkunft und seinen Bildungsweg ab, wie er von einem Besuch Pasteurs oder seiner Korrespondenz mit Charles Darwin berichtete. Für diese Vermischung von Literatur und Wissenschaft wurde er von Schriftstellern und Dichtern wie Romain Rolland, Victor Hugo oder Frédéric Mistral als Homer der Insekten verehrt. Die Souvenir gehörten in Frankreich lange Zeit zur Schullektüre. In der akademischen Fachwelt hingegen verlor Fabre bereits vor dem Zweiten Weltkrieg an Bedeutung. Er war total vergessen von den meisten Leuten. Für die Regisseurin Marguerite Gâteau ist die 12-teilige Hörspielserie deshalb eine Wiederbegegnung mit einer verschwundenen Figur. Man kann das auch erklären, warum er verschwunden ist. Fabre war zwar ein Insektenspezialist, aber das war eher so eine Figur, wie es noch welche im 19. Jahrhundert gab, die an allen Wissen sozusagen versucht hat, ranzukommen. Und das gerade fand ich interessant. Also der hat unheimlich viele Schulbücher geschrieben über alles, über Physik, über Chemie, über Mathematik, das, was am bekanntesten ist, natürlich ist seine Souvenir, die er dann auch später geschrieben, als er älter wurde und eben kein Geld mehr verdienen konnte mit seinen Schulbüchern. Der hat aber auch alles Mögliche gemacht. Er hat gedichtet, Gedichte geschrieben, Musik auch betrieben. Also heute ist es nicht mehr möglich, so eine Figur zu haben, ne? Und was ich glaube, der ist auch, seine Figur ist ein bisschen verloren gegangen, weil dann das 20. Jahrhundert sich mehr für Spezialist interessiert hat, ne? Aber jetzt, wo die Spezialisierungen immer enger werden, hat man wieder das Bedürfnis, solchen Geistern, die im Grunde alles anfassen, sozusagen. Weißt du, das ist das Biest. Einmal zischt es so und einmal ist es so drohend auf ihn zu. Diese Zikade, die sie angreift, sozusagen. Genau. Okay. Ja. Und du bist wieder an diesem Stereo-Mikro, ne? Ja. Gut. Wollen wir es aufnehmen? Ich bin aber eher in der Mitte und komm näher dann, ne? Ja, ist gut. Stunde um Stunde, Geräusch um Geräusch, nimmt die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre Gestalt an. Die Konzentration aller im Studio ist auf feinste Bewegungen gerichtet, auf kleine Dinge, zum Beispiel ein Stück Stoff, mit denen große Wirkungen erzeugt werden. Etwa der Flügelschlag einer Libelle, wie man ihn nicht etwa von außen, sondern im Körper des Tieres wahrnimmt. Das Schwierigste ist, ein gesamtes Universum zu erschaffen. Zum Beispiel das der Libelle, das Innere ihres Kopfes, die Flügel. Das ist eine eigene Welt, in der alles miteinander verbunden ist. Und diesen Zusammenhang zwischen all den verschiedenen Elementen herzustellen, ist wirklich nicht einfach. Dominique Aubert ist gelernte Geräuschemacherin. Ein Beruf, den man nicht in einer Schule erlernt, sondern, wie es auf Französisch heißt, sur le tas. Von der Pike auf. Ein Jahr lang schaut und hört man bei einem anderen Geräuschemacher zu, wie die sogenannten klassischen Geräusche erzeugt werden. Schritte im Schnee, das Geklapper von Pferdehufen oder das Flattern der Vögel. Aber obwohl alle Geräuschemacher diesen Grundkatalog beherrschen, ist das hörbare Ergebnis nie dasselbe. Ich denke, effektivement, le bruit sera différent. Ich glaube wirklich, dass dasselbe Geräusch bei 5 verschiedenen Geräuschemachern jedes Mal anders ist. Und natürlich auch bei 5 verschiedenen Toningenieuren. Die Aufnahme ist sehr, sehr wichtig. Ohne einen guten Toningenieur produziere ich nur Schrott. Es ist wirklich Teamarbeit. Mit dem Toningenieur Thomas Monnerjahn arbeitet Dominique Aubert zum ersten Mal zusammen. Marguerite Gâteau hingegen ist eine langjährige Arbeits- und damit auch Weggefährtin. Ein Geräuschemacher ist für mich ein bisschen ein Doppelgänger. Ich weiß, wie sie das macht und sie weiß, wie ich das liebe, sozusagen. Oft reden wir nicht mal, brauchen wir gar nicht so. Zum Beispiel, ich hasse sehr laute Geräusche. Ein Geräusch ist schön, wenn man das nicht hört. Man muss nur die Bewegung hören, aber nicht das Geräusch und identifizieren. Aha, jetzt hat sie so geblättert oder da hat sie Geld ausgegeben und so. Es ist schön, wenn man das nicht merkt. So wie im Leben sozusagen, ne? Und das kann Dominique sehr gut machen. Es muss mit dem ganzen Rest zusammenfließen, mit dem Text, mit den Schauspielern. Es muss glatt laufen, es darf keine Dissonanzen erzeugen, nicht das Haar in der Suppe sein. Wenn man auf die Geräusche hört, hat man verloren. Da muss man es hören, weil es eben keine naturalistischen Geräusche sind da. Ne? Das sind Geräusche aus der Fantasie sozusagen, weil wer ist schon im Kopf einer Libelle gewesen oder wer ist unter der Erde mit Zikaden gegangen, dann ist es anders. Ne? In meinen Träumereien, schrieb Jean-Henri Fabre im Vorwort zu seinem Souvenir Entomologique, in meinen Träumereien habe ich mir oftmals gewünscht, nur einige Minuten die Welt durch die Facettenaugen einer Mücke betrachten zu können. Wie anders würden die Dinge dann aussehen? In seiner Hörspielbearbeitung der Souvenir hat Peter Steinbach diese Träumereien wahr werden lassen. Kraft ihrer Fantasie können sich der Insektenforscher und sein Schüler Jérôme so klein machen, dass sie mal unter der Erde Zikaden bei ihrer Vorbereitung zum Aufstieg beobachten, mal erkunden sie in einer Modelleisenbahn den heimischen Garten oder sie rutschen in den Kopf einer Libelle, die sie für tot halten. Peter Steinbach: Ich wollte einfach erzählen, das, worauf wir herumtrampeln, nicht? Ist eine absolut interessante Welt für sich. Ich wohne auf dem Lande, ich habe mich oft auf die Seite gelegt und mit dem einen rechten Auge so über den Boden geschaut. Und wenn ich Schafgarbe sah am frühen Morgen, überzogen mit Tautropfen in allen möglichen Farben, habe ich gedacht, Mensch, man müsste so klein sein. Oder wenn ich Hummeln sah, die so gerade so von der Ernte kamen und so in der Luft herumeierten, weil sie so schwer waren, dachte ich, man müsste das aus so einer Position sehen und auch hören. Weil ganz sicherlich, wenn man so klein ist, die Töne anders sind, nicht? Peter Steinbach schrieb mehr als 30 Hörspiele. Bekannt wurde er vor allem mit seinen Drehbüchern für Spielfilme wie Der Name der Rose oder für Fernsehserien wie Heimat und Klemperer – Ein Leben in Deutschland. Die Herausforderung, mit historischen Tatsachen zu spielen, ohne sie zu verfälschen und Vergangenes so zu vermitteln, dass es für die Gegenwart wieder relevant wird, diese Herausforderung hat ihn auch an der Figur des Jean-Henri Fabre gereizt. Es hat etwas zu tun mit einer Lebensform, über die wir eigentlich nicht viel wissen. Und wenn man dann noch findet, dass so ein bescheidener, kluger Mann wie dieser Fabre mit wenig Werkzeug, mit ganz wenig Technik, auch mit einer ungeheuren Hochachtung vor dem, was da vor ihm auf dem Schreibtisch herumkrabbelt, also das ist etwas, was völlig verloren gegangen ist. Heute, wo die Leute alles zerschneiden und alles nachgucken und wenig darüber nachdenken, dass das möglicherweise Schmerzempfinden auslöst oder zerstört, mit seiner Hochachtung etwas zu begegnen, um es herauszufinden, warum ist es so, wie es ist. Das finde ich toll. Gespielt wird Jean-Henri Fabre von Matthias Habig. Er war unter anderem als Süßkind in dem Spielfilm »Nirgendwo in Afrika« zu sehen und verkörperte in »Ein Leben in Deutschland« den historischen Viktor Klemperer. Im Studio von einer Geräuschemacherin begleitet zu werden, ist für den gestandenen Schauspieler eine völlig neue Erfahrung. Ja, das ist jetzt ein kleiner Dialog, der noch über den Wortdialog hinausgeht. Sie achtet sehr auf meine Bewegungen, weil man steht ja nicht und liest einfach nur so vom Blatt, man bewegt sich auch. Und sie beobachtet mich und ich beobachte sie. Ungewohnt, aber ist schön. Meistens werden ja die Geräusche aus dem Archiv genommen, irgendwo liegen die da. Und hier hat man dieses lebendige Material um sich. Also da hat sie also die Fliegensummmaschine, das sind so, ja, sie sehen aus wie Geigenbögen eigentlich. Die wirbelt sie in der Luft, dann gibt es dieses Fliegengeräusch. Oder sie hat Steine, wunderschöne Steine manchmal. Hier sind, kommen so kleine Kunstwerke eigentlich entstehen, so im Studio, so kleine, ja, sind Besonderheiten, das sind so Wundertüten. Jetzt! Jerome, da! Da, sie drängen nach oben. Gib mir deine Hand, Onkel Fabre. Ist das nicht ein Glück? Wir haben es nicht mit zerlegten, zersägten und alkoholisierten Exemplaren zu tun, Jerome. Wir leben mit ihnen. Tausende. Und wir sind mittendrin. Selbst wenn wir Fabre jetzt verlassen müssen, bleiben wir mit dem Hörspielprogramm von Deutschlandradio Kultur noch in Südfrankreich.